Feuerzeuge oder lieber Zündelhölzer, Taschenbücher oder lieber dicke Wälzer, fragt sich die Menschheit schon seit ehedem. Klaren Apfelsaft oder lieber trüben, Rollkoffer ziehen oder lieber schieben, fragt sich die Menschheit schon seit ehedem. Jeder, ob dick, ob schlank, ob schlau, ob doof, ist mindestens einmal am Tag ein Philosoph. Wie löse ich nur dies schwere Problem? Bleib ich moderat, geh ich ins Extrem? Fragt sich die Menschheit schon seit ehedem. Cremige Suppe oder lieber klare, giftgrüne oder lieber pinke Haare, fragt sich die Menschheit schon seit ehedem. Magerer Schinken oder lieber durchwachsen, Urlaub auf Hawaii oder lieber in Sachsen, fragt sich die Menschheit schon seit ehedem. Jeder, ob still zu Haus oder auf Tour, fragt mindestens einmal am Tag, was mach ich nur? Geruhsame Stille oder Partykrach, fragt sich die Menschheit seit Jahr und Tag. Ja, diese Menschheit ist Philosoph vom Fach. Rustikale Hütten oder feine Villen, Klopapier falten oder lieber knüllen, fragt sich die Menschheit schon von Anbeginn. Gras wachsen lassen oder lieber stutzen, Schnodder hochziehen oder Nase putzen, fragt sie sich auf der Suche nach dem Sinn. Jeder, ob miese, petrig oder nett, hat mindestens einmal am Tag vom Kopf ein Brett. Zwiebelsuppe kochen oder nur erhitzen, rumtrinken oder lieber nur rumsitzen, manches Problem schon ließ die Menschheit schwitzen. Moderne Kunst oder lieber alte Meister, ist der Dackel sanft oder bellt und beißt er, fragt sich die Menschheit schon seit eh und je. Trink ich mein Bier ober- oder untergärig, nenn ich mein Kind Jenny oder lieber Erich, hab ich bis fünf noch Zeit für nen Kaffee. Jeder, ob bauchig oder Waschbrett flach, ist mindestens einmal am Tag entscheidungsschwach. Fußball oder lieber 20 Meter Lauf, Popel unter'n Stuhl schmieren oder lieber drauf, fragt sich die Menschheit und sie hört nicht auf.